Drittes Kapitel, die Völkerwanderung. Untertitel, die Ursache der großen Wanderbewegung, Ermanerich und der Einfall der Hunnen, Kaiser Theodosius teilt, der Heldenzug des Alarich, Vandalen in Afrika, das Reich des Attila, Odoaker stürzt den letzten Kaiser von Rom, Aufstieg und Blüte der Ostgoten, Theoderich, das Ende der Vandalen, der Untergang des Reiches und des Volkes der Ostgoten, die Langobarden kommen nach Italien, Weiterleben der Heldengestalten. Jahrhundertelang vermochten die Römer, die große Wanderbewegung der Germanen aufzuhalten, einmal aber musste sie sich umso mächtiger Bahn brechen. Nach Westen und Süden war den germanischen Völkerschaften so lange der Weg in das lockende Freiland durch Rhein, Donau und Limesschanze versperrt. Sie hatten sich in entgegengesetzter Richtung durch den Flankenstoß der Ostgermanen weiten Raum gewonnen, um schließlich auch hier an der unteren Donau auf römische Bollwerke zu stoßen. An den nördlichen Toren des Imperiums allenthalben in Enge und gegenseitigem Druck gehalten, eine Fülle kraftsprotzender Völkerschaften, die stärksten Menschen der damaligen Welt. Eines Tages muss sich hier eine Springflut bahnbrechen. Umso wuchtiger, je länger die Raumnot währt, umso geballter, je länger der Druck der Enge die alten kleinen Völkerstämme zum kampfentschlossenen Heervolk zusammenpresst. Die Germanen werden das Schicksal Roms. Aus Viehzüchtern zu Ackerbauern geworden, brauchen die Germanen Boden. Die alte Heimat ist zu eng geworden. Das Römerreich aber hat zu viel Land und zu wenig Menschen, es zu verteidigen. Seine Bewohner haben den Sinn für die Aufrechterhaltung des Staates verloren. Die dünne Oberschicht, allein die Nutznießerin des Reichtums des Riesenreiches, vermag es nicht zu verteidigen, da sie nach Blut und Wesen völlig entartet ist. Dieses Reich muss die Augen der Germanen auf sich ziehen, ob sie nun wie die Westgermanen Land und wieder Land suchen oder wie die Ostgermanen stärker von den Lockungen des Südens, seinen Schätzen und Schönheiten, von dem winkenden Ruhme bestimmt sind. Im Rücken der Westgermanen wird schon lange gewandert. Auf sie wirkt der Druck der Ostgermanen und später der einwandernden Slawen. Richtig in Bewegung aber kommt alles, als das wilde Volk der mongolischen Hunnen von Osten her auf die Goten drückt und eine vorwärtstreibende Bewegung entsteht, die alsbald nicht mehr vor den Toren Italiens zum Halten gebracht wird. Die Germanen erleben eine großartige Zeit. Weite Länder durchmisst ihr stürmender Gang. Die noch im rauen Germanien aufgewachsen, sehen sich im blühenden Süden unter blauem Himmel in einem überreichen, überschönen Lande. Die arm und einfach gewesen erleben den Besitz fabelhafter Reichtümer, die ihnen ihr Schwert erkämpft, sehen sich als Herren, wo früher die Römer geboten. Das Wohlleben, auf das sie stoßen, gewinnt Macht auch über sie. Fremde Entartung, die sie sehen, geht an ihnen, den Heimatentfremdeten, durch die langen Wanderungen in ihrer alten Ordnung gelockerten, nicht spurlos vorbei. Gefahren steigen auf, wenn überströmende Kraft auf die lockendste Entartung stößt. Die Vandalen sind so zugrunde gegangen. Aber über all diesem erhebt sich das Heldentum dieser stürmischen Zeit. Gewaltiges rauscht an uns vorüber. Könige mit dem leuchtenden Siegesschwert, die glänzendsten und verwegensten Erscheinungen der Geschichte, Heeresbewegungen, Schlachtfelder, nach unermesslichem Glück ein heldenmütiges Sterben, Untergang, wo eben noch die Sonne geleuchtet. Wir stehen vor Taten und Schicksalen, die zu den ergreifendsten unserer Geschichte gehören. Das nomadische Reitervolk der Hunnen, in den zentralasiatischen Steppen heimisch, bricht vom Kaspisee her nach Europa vor, zuerst die Alanen, ein halbgermanisches Volk unterwerfend und zum Teil auf der Wanderbewegung 372 mit sich reißend. Dann stoßen sie auf das erste, allerdings locker gefügte und dünn besiedelte Reich der Germanen, das Reich des Ermanerich, das sich vom Schwarzen Meere bis zur Ostsee erstreckt. Wie kamen die Goten zu diesem mächtigen Reiche? Um die Zeit des Arminius sitzen sie noch am friesischen Haff und in Samland, wohin sie aus dem schwedischen Gautland gekommen waren. Langsam dehnen sie sich nach dem Südosten. Erst um das Jahr 150 beginnen sie ihre Wanderung nach dem Schwarzen Meere. Im Jahre 235 erobern sie die griechischen Pflanzstädte Olbia und Tyra. Östlich von ihnen breiten sich die Heruler aus, die auch einst im südlichen Schweden, aber auch auf der Insel Seeland gesessen. Westlich die Gepiden, den Goten verwandt und immer in ihrem Gefolge erscheinend. Noch vor der Mitte des Jahrhunderts haben sie die Donau überschritten und plündern die Provinzen Mösien, Thrakien und Makedonien. Der Kaiser Decius, 249 bis 251, will die mit schwerer Beute heimkehrenden strafen, wird aber von ihnen bei Forum Triboni in der Dobrudscha geschlagen und 251 getötet. Die Römer müssen den Siegern vertraglich Jahrgelder bewilligen. Bald erscheinen die kleineren Fahrzeuge der Goten plündernd an den Gestaden des Schwarzen Meeres, der Schrecken der reichen, aber längst unkriegerisch gewordenen Bevölkerung dieser Gegend. Bei einem der gewaltigsten Plünderungszüge auf dem Boden des Römischen Reiches wird 269 ein angeblich riesenhaftes Gotenheer von Kaiser Claudius II. Bei Naissus, also Nisch, in Mösien gestellt und aufgerieben. Im 4. Jahrhundert sind die Ostgoten bereits von den Westgoten geschieden. Diese sind in Dazien sesshaft geworden. Die Ostgoten aber dehnen ihr pontisches Reich über Südrussland aus, zahlreiche germanische, aber auch slawische und finnische Völkerschaften beherrschend. Ermanarich ist nach der Überlieferung bereits 100 Jahre alt, als die Hunnen einfallen. Ammianus Marcellinus, der Geschichtsschreiber der Völkerwanderung, nennt ihn den kriegerischesten und durch viele und mannigfaltige tapfere Taten gefürchteten König der Ostgoten. Er erzählt, dass sich der Gotenkönig aus Furcht vor der gewaltigen Entscheidung selbst den Tod gegeben habe. Hier setzt später die mächtige Sagenbildung ein, die diesen Ermanarich zu einer der Hauptgestalten der deutschen Heldensage macht, das geschichtlich überlieferte, verschwommene Bild unerhört lebendig zeichnend, aber auch völlig umgestaltend. Das Reich des Ermanarich geht 375 zugrunde. Die Ostgoten treten in den hunnischen Machtbereich nunmehr für 100 Jahre von dem größeren Ruhme und der größeren Macht ihrer westgotischen Brüder überstrahlt, für die mit dem Einbruch der Hunnen die eigentliche Heldenlaufbahn beginnt. Bisher saßen sie friedlich in Dazien, Ackerbauer, aber auch altgermanischem Erbe getreu, geschickt im Gewerbe. Sie sind besonders Meister einer Goldschmiedekunst mit wundervollen Tierzieraten, wie der herrliche Goldschatz von Pitroassa mit seiner köstlichen Filigranarbeit beweist, die der König Athanarich wohlweislich in den Bergen Rumäniens zurückließ, ehe er sich nach Konstantinopel an den Hof des Kaisers begab. Sie sind zum Teil schon Christen, das Verdienst des Wulfilla und seiner Bibel. Die gotische Bibelübersetzung ist ein Werk, das wenig seinesgleichen kennt. Sie ist uns aber auch ein unschätzbares Denkmal der untergegangenen gotischen Sprache, ein ehrwürdiges Denkmal des Germanischen. Sie war es wert, im Codex Argenteus die würdige Purpurhandschrift mit Silberbuchstaben zu finden, die heute der wertvollste Schatz der Universitätsbibliothek in Uppsala ist. Im unseligen Dreißigjährigen Kriege wurde sie aus Deutschland nach Schweden gebracht.